Elektronisches Radio. Experience. state of being confused mentally. zurück. Dreh die Lautstärke hoch, unter deine Welt in Stereo. Drücke nun auf Start, setz dich unter Strom. Konservier die Welt auf Magnet und Chrom. Und die Technik ist ein Teil von dir. Should go wrong. Elektronisches Radio. The one. The only. The classic. alle Tore bis Radio. Elektronisches Radio. Together right now. You don't know how fast you lose your brain. wanna dance, baby? Do you wanna dance? Do you wanna dance? We'll be right back.